Am Anfang dieses grob gekörnte, verwaschene Video von der Geburtstagsfeier einer Freundin. Wenn die Kamera auf das noch junge Mädchen mit den langen Haaren und dem Lolli in der Hand schwenkt und Amy, nun ganz unschuldig, aber doch sehr bestimmt die Geste einer Diva einnimmt und singt. Happy Birthday! Happy Birthday! So singt, dass es hier schon vibriert. Dann lächelt sie. Auch das ist eine Vibration. Die vergeht allerdings, wenn sie nur ein paar Jahre später dann auf diesen Konzerten steht, zugedröhnt, besoffen, wo sie nicht mehr singen kann. Recht früh im Film ist ein Interview mit Amy Winehouse zu hören, in der sie auf die Frage, wie berühmt sie wohl einmal werden wird, antwortet: Ich werde nicht berühmt. Manchmal wünsche ich mir, berühmt zu werden, aber ich könnte damit nicht umgehen. Wahrscheinlich würde ich verrückt werden. I'd probably go mad, you know what I mean? I would go mad. Prophetische Worte, die Amy Winehouse sagt, als Amy Winehouse noch nicht von der Presse verfolgt wurde, als ihr Vater und ihr Manager, die im Übrigen jetzt heftig gegen diesen Film protestieren, sie noch nicht auf jedes Konzert zwangen, obwohl sie dem körperlich und mental gar nicht mehr gewachsen war. Also, die alte Geschichte möchte man meinen, die von Hendrix, Morrison, Joplin, Cobain. Amy, der Film, zeigt offensichtlich die bekannte Höllenfahrt. Hier einer Sängerin, die als fröhlicher Teenager begann und als Drogenwrack endete. Ach, wenn dann in den 127 Minuten des Films der Abstieg sich immer klarer abzeichnet und man sich erinnert an dieses Strahlen, an dieses Lachen der ersten Bilder dieser Doku. Amy, ein unerträglicher, wie tief berührender Film. Asif Kapadias Film ist eine große Montage, bestehend aus unzähligen Videos von alten Freunden, Bekannten, des Ehemannes. Jeder hat heute sein Smartphone griffbereit. Dazu Konzertauftritte, Radio- und TV-Interviews. Das Überraschende an diesem Film ist aber nicht das Drama dieser Künstlerbiografie, sondern die Nähe, die Filmemacher Asif Kapadia so herstellt, besser herzustellen fähig ist. So wird die scheinbar bekannte Geschichte durch viele Schlupflöcher und Türen, die sich in dieser Erzählung auftun, spannend und komplex, macht aber, wie gesagt, auch unendlich traurig. Die Sequenzen gegen Ende, wenn Amy Winehouse auf den Konzerten nur noch schwankt und in irgendeine Ferne guckt, während die Band spielt, da ist eine zu sehen, die sich unter tätiger Mithilfe all derer, die bis zuletzt groß an ihr verdienten, ganz verloren hat. Ich wusste nicht, was Depressionen sind. Ich fühlte mich nur anders als die anderen. Das kommt bei Musikern oft vor, sagt Amy Winehouse. Deshalb, meint sie dann noch, schreibe ich Songs. Viele Leute haben Depressionen, aber nicht alle haben so ein Ventil. Ihr Ventil, ihre Songs. Und diese Songs blendet Filmemacher Asif Kapadia immer wieder ein, legt deren Textzeilen über die Fotos und die dokumentarischen Bilder. Ihre Songs, sagt Kapadia, sie waren der Schlüssel zu seinem Film. Ich versuche zu erzählen, woher, aus welcher Schicht von ihr diese Songs kamen. Alle hat Amy Winehouse selbst geschrieben. Sie sind ihre Stimme, die im Film spricht. Natürlich ist die Biografie nicht das Werk, aber das Leben, Amy Winehouse' Leben, scheint durch ihre Songs sehr intensiv durch. Amy Winehouse sagt irgendwann im Film, sie sei einfach ein Mädchen, das singt. Asif Kapadia seinerseits sagt, dass ein Film einer über die Liebe ist, über eine Frau, die Liebe nicht immer bekam. Ist es so einfach? Steckt darin das ganze Drama? Am Ende, wenn man das Leben, wie Asif Kapadia es auf grandiose Weise in seiner Doku tut, wenn man das Leben von Amy Winehouse quasi vermisst zwischen diesen Eckpunkten. Das brutale Musikgeschäft, der gierige Vater, der nicht minder gierige Manager, der Junkie-Ehemann, der Amy Winehouse aussaugte wie ein Vampir und in diesem Geflecht die Künstlerin, die depressiv, Bulimistin und suchtkrank war und diese unfassbare Begabung hatte zu singen und zu schreiben. Amy, ein Film über die Liebe, so wie Asif Kapadia meint, klingt das nicht ein wenig kitschig? Ja, klar. Aber wenn ja und klar, dann ist auch die Zeile aus dem Billie Holiday-Klassiker There is no greater love, den Amy Winehouse auf ihrem hinreißenden Debütalbum Frank singt, klar ist dieses There is no greater love in all the world than what I feel for you, kitsch pur. Der aber abblättert, sich auflöst, verschwindet, wenn die Winehouse singt. in all the world. It's true. No.